İkişen. Okay. Hallo. Hallo. Yusuf ist mein Name und ich bin zuständiger Arzt jetzt. Erstmal nehmen Sie Platz, bitte. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Olaf Holtkamp. Olaf Holtkamp. Könnten Sie Ihr Nachname langsam buchstabieren? Ja, Holtkamp schreibt sich H-O-L-T-K-A-M-P. Holtkamp. Ja, Holtkamp. Ja. Herr Holtkamp, wie kann ich für Sie tun? Was führt Sie zu uns? Ich habe seit gestern starke Schmerzen im linken Unterschenkel und im Fuß. Seit gestern. Ja. Und in welche Seite war es Im genau? linken Unterschenkel und Fuß. Link. Fuß. Linken Unterschenkel. So, wie hat es angefangen, Ihre Schmerzen? Langsam oder plötzlich? Ich hatte schon in den Wochen vorher oder circa 3 Monate vorher Schmerzen beim Gehen. Wenn Ja. ich gegangen bin, dann tat plötzlich auch der linke Unterschenkel weh und dann musste ich immer anhalten und stoppen. Und danach ging es wieder etwas besser. Ja. Und im Ruhe haben Sie diese Schmerzen oder? Seit gestern tut es auch in Ruhe weh. Alles klar. Und strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus oder nur im linken Nur Unterschenkel? im Unterschenkel und im Fuß. Im Fuß auch. Wie beschreiben Sie die Schmerzen? Eher drückend, brennend oder Ja, ist mehr drückend. Drückend. drückend? Wie stark ist die Schmerz? Können Sie jetzt bis Ende unseres Gesprächs aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel? Ich habe zu Hause schon eine Schmerztablette genommen, vor ungefähr 2 Stunden, aber das hat nicht so viel gebracht. Aber ich kann noch etwas aushalten. Können Sie sagen, welche Tablette Ich haben habe Sie genommen? Paracetamol genommen. Was? Paracetamol 500 steht da drauf. 500. Aber hat es nichts gewirkt, ne? Nein, hat nicht viel verändert. Alles klar. Und auf eine Schmerzskala, wenn Sie messen würden, Ihre Schmerzen, Ja. von 1 bis 10, 1 für am leichtesten und 10 für am unverträglichen Schmerzen entspricht. Wo würden Sie Ihre Schmerzen einstufen? Ja, 7 bis 8. 7 bis 8. Alles klar. Und haben Sie etwas bemerkt, das die Schmerzen verursacht, oder gibt es etwas, dass die Schmerzen verstärken oder lindern. Gestern war es wieder so wie die Wochen vorher. Wenn ich gehe, dann fangen die Schmerzen nach wenigen Metern an. Und normalerweise hören sie dann auf, wenn ich stoppe, wenn ich anhalte. Aber Ja. seit gestern ist das nicht mehr so. Seit gestern bleiben die Schmerzen. Ja, seit gestern ist es andauernd Ja, geworden, ne? seit gestern ist es ein Dauerschmerz. Ja. So, haben Sie früher so eine Schmerzen oder ist das erstmal aufgetreten? In der Stärke jetzt seit gestern, dieser Ruheschmerz seit gestern zum ersten Mal. Vorher Ja. hatte ich die Schmerzen beim Gehen. Alles klar. Waren Sie deswegen beim Hausarzt? Nee, bisher noch nicht. Nein, das wollte ich jetzt machen, aber bin ich bisher noch nicht zugekommen. Und haben Sie mit diesen Schmerzen noch andere Beschwerden, körperlich oder? Nein, ich habe zum Beispiel meine anderen Erkrankungen, weshalb ich Tabletten nehmen muss. Nein, ich meine, zum Beispiel hatten Sie Fieber oder Stuhlfrost, Nachtschweiß, Kaltschweiß? Habe ich nicht. Nein. Oder haben Sie in der letzten Zeit ab- oder zugenommen? Nein. Ich wiege etwas zu viel, aber ich habe keine Veränderung gespürt. Ja, ich meine ungewollte Nein. Zunahme. Oder, nein. Ja. Oder hatten Sie Herzrasen, Herzklopfen? Nein, habe ich auch nicht. Ja. Diese sind gut. So, oder haben Sie sich erbrochen oder war Ihnen übel? Nein. Ich habe nur die letzte Nacht nicht so gut geschlafen wegen der Schmerzen. Ja. Oder haben Sie Husten oder? Ja, ich habe Husten immer wieder, weil ich ja auch ziemlich viel rauche. Aber das ist eine andauernde Husten. Nein, nicht andauernd, aber immer wieder habe ich so Reizhusten. Ja. Mit Sputum oder mit Auswurf oder ohne Trockenhusten eher? Das ist mehr trocken, der Husten. Seit wann haben Sie die? Oh, so Husten habe ich jetzt schon, ich rauche ja schon ziemlich lange. Ja, Husten habe ich bestimmt jetzt schon, so diesen Reizhusten seit 20 Jahren. Alles klar. Seit wann rauchen Sie? Seit 20 Jahren, ne? Aber ich wie viel rauchen? Ich rauche länger, ich rauche schon seit 45 Jahren. Wie oft am Tag? Wie viele Zigaretten am Tag? Wie viele, genau? Eine Packung. Eine Packung. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke abends eine Flasche Bier und manchmal auch einen Schnaps, aber das ist vielleicht in der Woche zweimal. So, haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein. Eine Routinefrage, nein. Jetzt haben Sie keine Schluckbeschwerden oder Schluckschmerzen, ne? Nee, habe ich nicht. Oder haben Sie, ja, alles klar. Haben Sie nicht Herzrasen gemerkt? Nee, habe ich nicht. Gibt es in Ihrem Vorgeschichte welche wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was meinen Sie so zum Beispiel? Zum Beispiel Zuckerkrankheit, erhöhter Blutdruck oder Schlaganfall. Oder leiden Sie unter einer chronischen Krankheit? Ich habe hohe Blutfette und hohes Cholesterin. Und ja. Dann habe ich hohen Blutdruck. Und ich habe auch erhöhte Harnsäure. Ich hatte schon zweimal Gichtanfall. Seit wann leiden Sie unter erhöhte Blutfettwerte? Seit circa 15 Jahren. 15? Ja. Und Bluthochdruck? Seit wann? Bluthochdruck schon länger, seit 20 Jahren. Diese Gicht leiden Sie zweimal. Ja, habe ich zweimal gehabt, ne? Entzündungen gehabt an der linken großen Zehe am Gelenk. Das tat sehr weh. Ja. Wie hat es behandelt? Das wurde damals mit Tabletten behandelt und das wurde dann im Laufe der Tage dann besser. Und jetzt muss ich ja auch immer noch eine Tablette nehmen, damit die Harnsäure gesenkt wird. Welche Tablette darf ich fragen? Sie meinen für die Harnsäure oder für den Blutdruck? Ja, für natürlich, ich werde alles fragen, aber jetzt für die Harnsäure, gegen die Harnsäure nehme ich Allopurinol. Allopurinol 300. Eine Tablette morgens. Und für, gegen Bluthochdruck? Da nehme ich Candesartan, 8 Milligramm steht da drauf. Nehme ich morgens eine Tablette und abends eine halbe. Candesartan und was noch? Dann nehme ich noch was gegen die Blutfette, gegen das Cholesterin. Ja. Nehme ich noch Simvastatin, 10 Milligramm. Eine abends. Ein abends. Alles klar. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Holtkamp? Ja, ich wurde schon mal vor, weiß ich nicht, wie viele Jahre das ist das jetzt her, vor circa 8 Jahren wurde ich schon mal an der Bandscheibe operiert. Da hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Wo genau? Von Hals oder von Lenden? Unten in der Lendenwirbelsäule. Ich glaube, das heißt, glaube ich, L5. Ich weiß es nicht genau mehr. L5, ja. Das war auf der linken Seite. Und gab es Komplikationen dort? Nein. Und dann bin ich noch mal am Blinddarm operiert worden. Da war ich 18 Jahre alt. Alles klar. Ist bei Ihnen Allergie oder Unverträglichkeiten bekannt? Nein, ich vertrage alles. Habe keine Allergie. Das freut mich. Sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja, ich war vor einem Jahr beim Hausarzt zur Gesundheitsuntersuchung. Ja, da sagte eben, Blutdruck ist nicht immer gut eingestellt. Geimpft bin ich ausreichend, Covid dreimal geimpft und habe auch eine Vorsorge-Darmspiegelung machen lassen vor einem Jahr. Die war in Ordnung. Können Sie die letzte Satz nochmal wiederholen? Ich habe eine Darmspiegelung machen lassen als Vorsorgeuntersuchung. Hat mein Hausarzt eine Darmspiegelung geschickt und das war in Ordnung. Gab es dort etwas Auffälliges? Nein, es war in Ordnung. Alles klar. Jetzt möchte ich einige Fragen über Ihre Familie stellen. Ja. Leben Ihre Eltern noch? Der Vater ist mit 80 Jahren an einem Schlaganfall verstorben. Da war er 80. Die Mutter, die lebt noch, die ist 92 Jahre alt. Sie hat etwas hohen Blutdruck und etwas Alterszucker. Aber mehr weiß ich darüber nicht. Wie viel haben Sie Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich und der hat auch mit Gicht zu tun. Und hat auch hohen Blutdruck. Hochblutdruck. Habe ich vergessen, wie alt sind Sie? Ich bin 64 Jahre alt. Ja, und wann genau sind Sie geboren? Am 15. April 1958. Wie viel wiegen Sie? 81 Kilo. Und wie groß sind Sie? 1,76 Meter. Alles klar. Herr Holtkamp, was machen Sie beruflich? Ich habe bis vor einem Jahr als Maurer gearbeitet, auf dem Bau, aber seit einem Jahr bin ich pensioniert. Ja, Sie sind Rentner geworden? Ja. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet. Und haben Sie Kinder? Ja, einen Sohn. Der ist 35 Jahre alt. Der hat etwas Probleme mit dem Gewicht. Der ist auch etwas zu schwer, zu dick. Ja. Sonst ist er gesund. Und mit wem leben Sie zurzeit? Mit meiner Frau. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder haben Sie eine lange Reise? Was heißt in letzter Zeit? Was meinen Sie damit in letzter Zeit, in den letzten Wochen oder Monaten? In letzter Monat? Nein, war ich nicht im Ausland. Nein. Treiben Sie regelmäßig Sport? Nein. Ich schaue nur Fußball im Fernsehen. Ja, sehr gut. Ich sehe auch. So, Herr Holtkamp, sind wir fertig, unser Gespräch? Ich gehe bei Ihnen von einem Verdacht auf Schaufensterkrankheit. Aber das ist nur ein Verdacht und es muss bestätigt werden. Ja. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen, nachdem ich mit meinem Kollegen eine Rückhaltung gemacht habe. Und werde ich von Ihnen Blut abnehmen. Und machen wir ein Ultraschall von Ihrer Unterschenkel. Ja, okay. So gut. Machen wir weiter, ne? Alles klar? Gut, danke. Ja, bis später. Ich habe einige Fragen, Herr Oberst. Haben Sie bemerkt, Ihre linken Beinhaut, dass Sie etwas geschwollen, warm, kalt oder gerötet sind? Nee, war eher das Bein, der Unterschenkel war immer in letzter Zeit etwas kalt. Kalt, okay. Ihre linken Bein etwas Taubheitsgefühl, Kraftlosigkeit, haben Sie bemerkt? Nee, nicht so richtig. Hauptsache eher so kalt und eben beim Gehen, dass es schmerzt. Okay. Müssen Sie sich beim Gehen auch Hilfe oder holen oder hinken Sie beim Gehen? Also die ersten Meter nicht, aber so nach circa 50 Metern kam dann der Schmerz so stark, dann musste ich mich hinsetzen. Sie haben 50 Meter gehen. Circa 50 Meter, ja. Circa 50. Und gestern war es danach, hörte der Schmerz nicht mehr auf. Hatten Sie einen Unfall? Eine Kollegin hat gefragt. Nein, Unfall hatte ich nicht. Habe ich diese Frage? Haben Kollegen andere Fragen? Gut. Können wir Ersatzgespräch anfangen, Yusuf? Oder? Ich bitte nur eine Minute, bitte. Eine Minute. Ich komme sofort. Muss gerade zum Dankeschön. Dankeschön. Hallo, Herr Doktor. Hatten Sie kurze Zeit für mich? Ich bin der neue Arzt hier auf der Station. Ja. Ich möchte einen Patient vorstellen. Herr Holtkamp Olaf. 64-jähriger Patient hat sich heute bei uns wegen seit gestern aufgetretene linken Unterschenkel Schmerzen vorgestellt. Ja. Und er beschrieb die Schmerzen eher drückend. Auf einer Schmerzskala liege 7 bis 9 von. Okay. 10. Hat er die Schmerzen früher schon mal gehabt? So eine Schmerzen hatte er nicht, aber früher habe bei Belastung ähnliche Beschwerden, aber nicht so stark. Und was für eine Belastung? Wie heute. Und was für eine Belastung ist das? Beim, beim Gehen hatte er nach 50 Meter ja. Habe er, er angefangen zu hinken. So, ja. Seit gestern habe er auch in Ruhe diese Claudicatio. Okay. Und gibt es Risikofaktoren bei dem Patienten? Ja, der Patient ist ein starker Raucher. Er raucht seit 45 Jahren eine Packung Zigarette und das spricht dafür und auch sein Alter. Okay. Gibt es sonst Risikofaktoren noch im Stoffwechselbereich? Er hat auch früher 2-mal Lichtanfälle. Ja. Das auch spricht dafür. Die Einnahme von Paracetamol 400 Milligramm habe keine Linderung gebracht. Ja, und andere Risikofaktoren wie Hypertonus, wie gibt es noch andere Risikofaktoren bei dem Patienten? Ja, er leidet auch an Hypercholesterinämie und Arterialhypertonie. Okay, gut. Das sind ja dann schon, da kommen jetzt ja einige Risikofaktoren zusammen. Ja. Und gibt es eine auffällige Familienanamnese? Sein Vater ist an Schlaganfall gestorben. An Apoplex, an einem apoplexischen an einem Apoplex, ja. Mhm. Und bei Mutter auch Arterialhypertonie und Diabetes sind bekannt. Okay. Und gut. Auch bei seinem Bruder auch Arterialhypertonie. An was für eine Verdachtsdiagnose haben Sie? Ich habe bei diesem Patient von einem Verdacht auf PAVK, sogenannte Schaufensterkrankheit. Ja, aus. PAVK, Schaufensterkrankheit oder die Symptomatik in den Wochen vorher als Claudicatio intermittens? Ja, genau. Okay. Differentialdiagnostik kommen vielleicht TVT oder noch ein Gicht in Betracht. Okay. Patient vor Operationen? Vor Operationen hatte er wurde wegen Lendenwirbelsäule-Syndrom operiert, L5 links vor 8 Jahren und eine Appendektomie im Alter von 18 durchgeführt. Okay, kann diese Schmerzsymptomatik jetzt eventuell mit einer erneuten Problematik von der Bandscheibe, vom Diskusvorfall herrühren im Bein? Ja, es muss auch berücksichtigt werden. Ja, was spricht gegen einen Diskusprolaps? Das spricht dafür oder dagegen? Dagegen. Er habe keine Taubheitsgefühl oder, okay. Oder Kribbeln. Ich glaube, der Patient hat die Schmerzen im gesamten Unterschenkel beschrieben. Ja. und nicht segmental. Das ja, und spricht nicht unbedingt für eine Bandscheibenproblematik. Aber man muss es zumindest in Betracht ziehen, der Patient ist voroperiert. In dem Bereich. Auch am linken, auf der linken Seite. Gut. Wichtig ist, dass Sie konsequent versuchen, die Gesundheitsstörungen in Fachbegriffe umzusetzen. Also der Patient hat eine Hyperlipidämie und Hypercholesterinämie, hat eine Hypertonie und hat eine Hyperurikämie und Zustand nach Arthritis urica zweimalig. Das ist ja wichtig, das zu transformieren in das Arztgespräch. Und PAVK, völlig in Ordnung. Die Verdachtsdiagnose würde ich jetzt auch nach Ihrer Schilderung erstmal stellen. Die Vorgeschichte spricht dafür, 3 Monate lang hatte er Symptome im Sinne einer Claudicatio intermittens. Und seit gestern ist es in einen Dauerschmerz übergegangen. Also muss wahrscheinlich da irgendwo ein Gefäß jetzt richtig zugegangen sein. Und er hat die Risikofaktoren einer Hypercholesterinämie, einer Nikotinabusus über 45 Jahre. Das würde ich ruhig als Begriff sagen. Fortgesetzter Nikotinabusus über 45 Package Years. Ja, so. Okay. Ja. Am Anfang haben Sie vergessen eben, das haben Sie dann korrigiert. Sie haben den Namen erfragt, Sie haben aber nicht das Alter erfragt und Geburtsdatum und die metrischen Daten, Gewicht und Dings. Das, denke ich, sollte ganz oben im Anfang stehen, so im Kopf. Dann hat man schon mal einen gewissen Überblick. Wie alt ist der Patient? Ist er übergewichtig? Und so weiter. Ne? Ja, ich war mir nicht sicher, ob bei dem Patient eine akut aufgetretene Schmerzen, wie zum Beispiel Myokardinfarkt. Ich möchte erstmal ein Herzinfarkt ausschließen, deswegen gang ich sofort nach Beschwerden. Ja, also okay, gut, dann kann man aber zurücknehmen, wenn der Patient sagt, ich habe seit gestern Schmerzen im linken Unterschenkel und im Fuß. Ja. Weil das ist ja nun für ein, so sagen wir mal, ein Akutereignis kardial unwahrscheinlich. Ne? Aber einfach nur dran denken, dann diese Daten möglichst schnell zu erfassen und nicht erst am Ende der Anamnese. Ja, ne? Sie haben recht. Ne? Das ist für, wahrscheinlich macht das einen besseren Eindruck. Ja, genau. Ja? Und wie gesagt, konsequentes Umsetzen der mit Patientensprache in die medizinischen Fachausdrücke. Ne? Gut. Natürlich.